Am 21. Oktober wurden in den wichtigen Städten der USA wie Washington, New York, Los Angeles und Philadelphia die Antikriegs- und Friedensdemonstrationen der USA-Koreaner gegen die THAAD-Stationierung in Südkorea und die Kriegsmachenschaften der USA gleichzeitig durchgeführt. An den Demonstrationen an mehreren Orten, wie vor dem Weißen Haus und dem südkoreanischen Generalkonsulat in Los Angeles, nahmen auch die Vertreter der Friedensbewegung und der fortschrittlichen Organisationen der USA teil.